Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945. Eine dokumentarische Höredition. Teil 1. Deutsches Reich 1933 bis 1937. Bearbeitet von Wolf Gruner. Manuskript Katharina Agathos, Michael Farin. Dokument 1.1. Jüdische Rundschau, Leitartikel vom 31. Januar 1933 zur Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und die Bildung einer Regierung, in welcher die Nationalsozialisten die wichtigste Machtposition innehaben, beendet einen Zustand der Unklarheit und sich immer erneuernden Verwirrungen, der die letzte Epoche innerer deutscher Geschichte charakterisiert. Wir stehen als Juden vor der Tatsache, dass eine uns feindliche Macht die Regierungsgewalt in Deutschland übernommen hat. Der Nationalsozialismus ist eine judenfeindliche Bewegung, er ist programmatisch in einem Maße antisemitisch, wie es noch keine Partei war. Er verdankt der skrupellosen Judenhetze einen großen Teil seiner agitatorischen Erfolge. Während diese Zeilen in Druck gehen, sind die Grundlagen, auf denen das neue Kabinett gebildet wurde, noch nicht bekannt. Die deutschen Juden von der Partei des Reichskanzlers dauernd bedroht und beleidigt, herabgewürdigt und verleumdet, fordern von jeder Regierung, welche es auch sei, die Respektierung ihrer Existenz, ihrer Ehre und Art. Dokument 1.6. Walter Gissling beschreibt Ausschreitungen und Misshandlungen in München am 9. und 10. März 1933. Tagebucheintrag vom 10. März 1933. Hinter uns liegt eine Nacht des Grauens. Es war schließlich nicht anders zu erwarten. Wer die hemmungslosen Hetzreden gehört hat, die gestern Abend vor der Feldherrenhalle gehalten wurden, ist entsetzt, aber nicht überrascht. Die Esser, Epp, Röhm und wie die Führer noch alle heißen, haben unbedenklich Öl ins Feuer gegossen. Sie tragen Schuld an all den entsetzlichen Verbrechen, die heute Nacht geschahen. Die Arbeiterzeitungen zerstört, das Gewerkschaftshaus gestürmt, Hunderte von kommunistischen und sozialdemokratischen Führern in Haft. Es ist furchtbar, aber man ist daran schon irgendwie gewöhnt, zumal wenn man die Woche nach dem Reichstagsbrand in Berlin miterlebt hat. Aber dass blutgierige Verbrecher die Wohnungen friedlicher, unpolitischer Bürger stürmen, dass Menschen verschleppt, misshandelt werden, dass diesen Banden nichts, aber auch gar nichts heilig ist, das hat es bisher in Deutschland nicht gegeben. Wir begeben uns zu den Geschäftsräumen eines bekannten jüdischen Vereins. Was wir dort sehen, ist ein Bild sinnloser Verwüstung. Türen und Fenster zerschlagen, die Telefonapparate und Möbel mit Axthieben zertrümmert, alles durcheinandergeworfen. Die dort beschäftigten Angestellten erzählen uns bleich und weinend von dem Überfall. Was nicht nied- und nagelfest war, Akten, Bücher, Büromaschinen, Geld, alles war geraubt worden. Dort höre ich auch Näheres über das entsetzliche Schicksal des ehrwürdigen Rabbiners. Er war in der Nacht von SA-Leuten ins Braune Haus verschleppt worden, wo man ihn mit den Worten »Da kommt er ja, der krumme Judenhund, der wird jetzt gleich erschossen« empfing. Er wurde dann auf den Exerzierplatz Oberwiesenfeld geführt, mit verbundenen Augen an einen Baum gestellt, ein Exekutionspeloton trat an, ein Offizier kommandierte, legt an, gibt Feuer. Geschossen wurde aber nicht. Man wollte den würdigen Greis bloß ein bisschen erschrecken und ließ ihn dann wieder laufen. Dafür kommt jetzt eine andere Jüdin und erzählt, wie in der Nacht Nationalsozialisten in ihre Wohnung eindrangen. Ihr Mann und ihr Sohn wurden gezwungen, einen Revier folgenden Inhalts zu unterzeichnen. Ich, der Israelit J.L., erkenne hiermit an, dass ich ein Landesverräter bin und verpflichte mich, unter Zurücklassung meiner dem deutschen Volk abgestohlenen Kapitalien das Land binnen 4 Wochen zu verlassen. Kaum hatten sie im Angesicht der drohend erhobenen Revolverläufe unterschrieben, da erklärte ihnen der SA-Führer, es habe einmal ein Jude verlangt, man soll Hitler aus Deutschland hinauspeitschen. Diese Äußerung werde jetzt an ihnen gerecht. Beide wurden völlig entkleidet und mit Drahtpeitschen geschlagen, bis sie bewusstlos zusammenbrachen. So geht es stundenlang. Eine Schreckensmeldung jagt die andere. Ich kann es schließlich nicht mehr ertragen und gehe. aber ich soll keine Ruhe haben. Auf der Straße ist es noch ärger. Vor meinen Augen, begeifert und bespien von hysterischen Bestien, treiben SA-Leute mit Peitschen am hellen Mittag einen Mann vor sich her. Er trägt weder Schuhe noch Strümpfe, keinen Rock, keine Hose, nur ein Hemd und zerrissene Unterbeinkleider. Um seinen Hals hängt ein Plakat mit der Inschrift »Ich, der Jude Siegel, werde mich nie mehr über Nationalsozialisten beschweren«. Es ist einer der angesehensten Anwälte Münchens, der zugunsten eines verhafteten Freundes das Polizeipräsidium aufgesucht hatte, um dort zu intervenieren. Nachdem er zuerst unmenschlich verprügelt worden war, hetzte man ihn in dem geschilderten Zustand durch die Straßen. Ich weiß seit heute, was ein Pogrom ist. Dokument 1.12. Der Bürgermeister von München verfügt am 24. März 1933, städtische Aufträge nicht mehr an Juden und Ausländer zu vergeben. Rundverfügung des kommissarischen ersten Bürgermeisters München, vieler an sämtliche Referate und Dienststellen, Volks-, Berufs-, städtische Mittel- und höhere Schulen, die Inspektion der Kindergärten und Horte, die Singschuldirektion, die Fachberater, Schulzahnkliniken und hauptamtliche Schulärzte vom 24.03.1933. Betrifft Erteilung von städtischen Aufträgen und Lieferungen. Mit Rücksicht auf die unbestreitbare schwere Notlage des mittelständigen Handwerks, Gewerbes und Einzelhandels und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in den vergangenen Jahren ausgesprochen marxistische Unternehmungen und jüdische Großfirmen, letztere weit über den ihnen aufgrund des zahlenmäßigen Verhältnisses der jüdischen zur deutschen Bevölkerung zustehenden Anteil hinaus, mit städtischen Aufträgen und Lieferungen bedacht worden sind, verfüge ich aufgrund Artikel 17 der Gemeindeordnung bis zur endgültigen Beschlussfassung durch eine erneuerte Stadtvertretung, grundsätzlich werden städtische Aufträge und Lieferungen nicht vergeben an Warenhäuser, Einheitspreis- und Großfilialgeschäfte sowie an Konsumvereine. Aufträge an nichtdeutsche Firmen werden nicht erteilt. Als nichtdeutsche Firmen gelten alle Betriebe, die sich im ausschließlichen oder hauptsächlichen Besitz oder unter der verantwortlichen Leitung von Ausländern oder Juden befinden oder als auf marxistischer Grundlage aufgebaute Unternehmungen anzusehen sind. Dokument 1.17. Völkischer Beobachter. Die NSDAP ruft am 30. März 1933 zu einem reichsweiten antijüdischen Boykott auf. Aufruf der Reichsleitung der NSDAP. Boykottkomitees gegen das Judentum im ganzen Reich. Am 1. April Schlag 10 Uhr setzt der Boykott aller jüdischen Waren, Geschäfte, Ärzte, Anwälte ein. Zehntausende Massenversammlungen. Das Judentum hat 65 Millionen Deutschen den Kampf angesagt, nun soll es an seiner empfindlichsten Stelle getroffen werden. Es ergeht daher an alle Parteidienststellen und Parteiorganisationen folgende Anordnung. Punkt 1. In jeder Ortsgruppe und Organisationsgliederung der NSDAP sind sofort Aktionskomitees zu bilden zur praktischen, planmäßigen Durchführung des Boykotts jüdischer Geschäfte, jüdischer Waren, jüdischer Ärzte und jüdischer Rechtsanwälte. Die Aktionskomitees sind verantwortlich dafür, dass der Boykott keinen Unschuldigen, umso härter aber die Schuldigen trifft. Punkt 2. Die Aktionskomitees sind verantwortlich für den nächsten Schutz aller Ausländer ohne Ansehen ihrer Konfession und Herkunft oder Rasse. Der Boykott ist eine reine Abwehrmaßnahme, die sich ausschließlich gegen die Juden in Deutschland wendet. Punkt 3. Die Aktionskomitees haben sofort durch Propaganda und Aufklärung den Boykott zu popularisieren. Grundsatz. Kein guter Deutscher kauft noch bei einem Juden oder lässt sich von ihm und seinen Hintermännern Waren anpreisen. Der Boykott muss ein allgemeiner sein. Er wird vom ganzen Volk getragen. Dokument 1.21. Henriette Necheles Magnus, Medizinerin, beschreibt Solidaritätsbekundungen während des antijüdischen Boykotts am 1. April 1933 in Wandsbek. Bericht für ein Preisausschreiben der Harvard University 1940. Als ich morgens zur Praxis kam, sah ich schon von weitem zwei stramme SA-Männer vor meinem Eingang stehen. Über der Tür klebte ein großes Plakat, ein schwarzer Hintergrund mit einem leuchtenden gelben Fleck in der Mitte. Ich ging in meine Sprechstunde durch die Hintertür und setzte mich an meinen Schreibtisch. Zuerst musste ich meine weinende Einhüterin trösten. Ich bekam die Antwort: Wir schämen uns so für unsere Volksgenossen. Ihr Mann war Werftarbeiter. Gegenüber war ein kleines Eiergeschäft, das von einer Jüdin geleitet wurde. Ihr Mann war im Krieg gefallen. Auch davor die beiden Schutzengel. Um 9 Uhr begann die Sprechstunde. 9:10 Uhr kam die erste Patientin. Aufgeregt, schnaubend, dass man sie hindern wollte, zu ihrem Doktor zu gehen. Sind wir in der Zeit der Christenverfolgung? 9:20 Uhr, Lärm vor der Tür. Wir wollen zu unserem Doktor. S.A.-Mann. Die ist ja gar nicht da, die hat sich gedrückt. Darauf geht mein Mädchen an die Tür. Frau Doktor ist da. Sie sind nicht berechtigt, die Sprechstunde zu stören. Sie sind nur da, um zu zeigen, dass es ein jüdischer Doktor ist. So ging es weiter und weiter. Die Patienten kamen und kamen mit Blumen, mit kleinen Gaben. Wir wollen Ihnen zeigen, was wir von dieser Politik halten. Ich bin nicht krank, Doktor, ich komme, um zu sehen, wie es Ihnen geht. Eine kleine Handarbeit, die Boykottdecke, liegt noch heute in meinem Zimmer. Eine Patientin häkelte sie für mich in jenen Tagen, um mir ihre Zuneigung zu beweisen. Im Ganzen war der Boykott unpopulär und wurde nach einem Tag abgebrochen, da die Bevölkerung noch an derlei Spektakel nicht gewöhnt war. Mein schöner gelber Fleck wurde von einem davon beleidigten Nachbarn abgemacht. Er kratzte ihn nachts heimlich ab. Die arme Frau Doktor. Ich heiße Anita Lasker-Wallfisch. Ich bin 1925 in Breslau geboren. Mein Vater war Rechtsanwalt und Notar am Oberlandesgericht. Meine Mutter war Geigerin. Wir waren 3 Töchter. Das Leben schien absolut normal und angenehm. Bis 1933. Und dann fing der Trouble an in Deutschland. Langsam wurde das Leben schwieriger und schwieriger, von kompletter Normalität. Plötzlich durfte mein Vater zum Beispiel nicht mehr Rechtsanwalt sein und wir mussten aus normalen Schulen heraus. Mein Vater war ein sehr begeisterter Deutscher, war Frontkämpfer im Ersten Krieg mit Eisernem Kreuz und konnte sich nicht vorstellen, dass die Deutschen diesen Wahnsinn mitmachen würden. Aber nach der Kristallnacht hat man gemerkt, ja, die Deutschen machen also diesen Mist mit. Und dann hat man verzweifelt versucht, auszuwandern. Es ist uns letzten Endes nicht gelungen. Und wir sind stecken geblieben. Meine Eltern wurden deportiert. Meine Schwester und ich mussten Arbeitsdienst leisten. Wir arbeiten in einer Papierfabrik. Wir sind zweisprachig erzogen. Wir haben Französisch gesprochen. Und in der Fabrik haben wir mit französischen Kriegsgefangenen zusammengearbeitet. Und dort ist eine Situation entstanden, dass wir versucht haben, mit denen in Kontakt zu kommen. Wir haben bei der Fabrikation von falschen Papieren geholfen, die den Gefangenen ermöglicht hat, wegzulaufen. Wir sind aber erwischt worden, sind selbst verhaftet worden, ins Gefängnis gekommen, was damals dachten wir, das wäre das Ende, aber im Grunde war das großes Glück. Wir sind also vor Gericht gekommen, glücklicherweise, denn wir waren nicht nur Juden, wir waren auch Verbrecher und das war besser als Jude zu sein. Und das hat uns also erlaubt, 1 Jahr im Gefängnis zu sitzen, das heißt, Konzentrationslager war sozusagen verschoben auf 1 Jahr. Wir sind bestraft worden, meine Schwester zu Zuchthaus, ich zu Gefängnis. Im Moment, wie das Urteil verlesen worden ist, aber waren wir wieder in den Händen von der Gestapo. Wir waren also vorher in den Händen von der quasi Justiz. Jetzt waren wir wieder bei der Gestapo und sind beide unabhängig voneinander nach Auschwitz geschickt worden. Dort habe ich glücklicherweise überleben können, denn ich war in dem berühmten Frauenorchester von Auschwitz. Und als die Russen näher gekommen sind, also so Ende 1944, hat man Auschwitz versucht zu säubern quasi. Die Gaskammern sind gesprengt worden und wir sind nach dem Westen geschickt worden und sind in Belsen angekommen. Dort waren wir bis zur Befreiung und die Befreiung war im letzten Moment in Belsen, da ist man einfach krepiert. Dokument 1.22, The Times. Artikel vom 3. April 1933 über den Mord an dem jüdischen Rechtsanwalt Schumm und weitere Gewalttaten am Tag des Boykotts. Von dem Korrespondenten Norman Abbott. Juden werden boykottiert. Szenen aus Berlin. Wirtschaft steht still. Lynch-Mordfall in Kiel. Berlin, 2. April. Gestern zwischen 10 Uhr morgens und Mitternacht wurde rücksichtslos eine Aktion durchgeführt, die die Nazi-Zeitung Völkischer Beobachter als Generalprobe für den permanenten Boykott der Juden bezeichnete. Der Boykott war äußerst wirksam. Davon ausgenommen waren nur jüdische Zeitungen, Banken und wenige nicht eindeutig zuzuordnende Unternehmen. Er basierte auf Furcht und Gewalt und lief insgesamt ruhig ab, wenngleich es in Kiel zu einem ersten Fall von Lynchjustiz durch den Mob kam. Das Opfer war ein jüdischer Anwalt namens Schumm, der von einer aufgebrachten Menge in der Polizeizelle getötet wurde, indem man ihn festhielt. Der Völkische Beobachter erklärt, dass einer von den drei SA-Männern von Schüssen getroffen wurde, die durch die Tür des Möbelgeschäfts von Schumms Vater abgegeben worden waren, als die Nazis davor Stellung bezogen. Weiter wird berichtet, dass nachdem Schumm zur Polizeistation gebracht worden war, die Polizei sich nicht in der Lage sah, das Eindringen des Mobs zu verhindern. Die katholische Zeitung Germania liefert eine etwas andere Darstellung. Dort heißt es, dass es einen Wortwechsel zwischen Schumm und einem der SA-Männer gegeben habe, worauf es zu einer Schlägerei gekommen sei und dass erst dann ein Schuss, die Zeitung fragt von wem, abgegeben worden sei, der einen Nazi namens Asthalter getroffen habe. Die offizielle Erklärung schreibt den Schuss Schumm zu, der nach Kiel gekommen war, um an der Hochzeit seiner Schwester teilzunehmen. Es heißt weiter, dass Schumm und sein Vater in das Geschäft geflohen seien, verfolgt von SA-Männern, die gewaltsam eindrangen, die gesamte Familie festnahmen und zum Polizeihauptquartier brachten. Der Mob demolierte daraufhin das Möbelgeschäft und zog zum Polizeihauptquartier, wo einige Personen über die Mauer des Innenhofes stiegen, sich ihren Weg in die Zelle erzwangen und Schumm töteten. Der Boykott lähmte das jüdische Wirtschaftsleben vollständig. Schlag 10 Uhr bezogen uniformierte Nazis Stellung vor jedem jüdischen Geschäft, Kaufhaus, Café und anderen Unternehmen. Die Weisung des Anführers des Nazi-Boykotts, Herrn Streicher, dass weder Gewalt noch Zwang angewandt werden sollte, wurde nicht beachtet. In den kleinen Geschäften stand meist der Nazi-Posten, oft einen Revolver tragend mit gespreizten Beinen im Türeingang. Ihr Korrespondent sah, wie die Posten mehreren Menschen gewaltsam den Eintritt verwehrten bzw. diese brutal wegstießen. Polizisten waren kaum zu sehen. Am Nachmittag patrouillierten Nazis mit schweren Reitpeitschen über den Kurfürstendamm. In einem Fall stürmten sie in ein Mehrfamilienhaus, da nervösen Gerüchten zufolge von einem der Balkone Wurfgeschosse nach ihnen geworfen worden waren. Ihr Korrespondent sah, wie zwei Zivilisten von uniformierten Nazis festgenommen und abgeführt wurden, einer von ihnen zu einem Naziheim. Ein ähnliches Bild ergeben Berichte aus den meisten Teilen des Landes. In Kassel wurde ein Teil eines öffentlichen Platzes vor einem jüdischen Geschäft mit Stacheldraht abgezäunt, an dem ein Schild mit den Worten »Konzentrationslager für widerspenstige Bürger, die ihre Einkäufe bei Juden machen« befestigt war. Dokument 1.30. Kardinal Faulhaber schreibt am 8. April 1933 an den katholischen Theologen Alois Wurm über dessen Protest gegen die Judenverfolgung. Verehrter Herr Doktor, Ihre Epistel über das Presseelend der Gegenwart hätten Sie an eine andere Adresse richten müssen. Der beiliegende Zeitungsartikel, den ich an Bay wieder zurückgebe, wäre wohl aufgenommen worden, wenn Sie ihn mit Ihrem Namen gezeichnet, also ganz auf Ihre Verantwortung genommen hätten. Ich nehme an, dass in der nächsten Nummer der Seele ein flammender Protest gegen die Judenverfolgung unter Ihrem Namen erscheint, und noch mehr würde der Presse der Mut wachsen, wenn es einen einzigen gäbe, der den Mut besäße, einen solchen Protest als Flugblatt mit seinem Namen drucken zu lassen und auf der Straße zu verteilen. Dieses Vorgehen gegen die Juden ist derart unchristlich, dass jeder Christ, nicht bloß jeder Priester, dagegen auftreten müsste. Für die kirchlichen Oberbehörden bestehen weit wichtigere Gegenwartsfragen, denn Schule, der Weiterbestand der katholischen Vereine, Sterilisierung sind für das Christentum in unserer Heimat noch wichtiger, zumal man annehmen darf und zum Teil schon erlebte, dass die Juden sich selber helfen können, dass wir also keinen Grund haben, der Regierung einen Grund zu geben, um die Judenhetze in eine Jesuitenhetze umzubiegen. Ich bekomme von verschiedenen Seiten die Anfrage, warum die Kirche nichts gegen die Judenverfolgung tue. Ich bin darüber befremdet, denn bei einer Hetze gegen Katholiken oder gegen den Bischof hat kein Mensch gefragt, was man gegen diese Hetze tun könne. Das ist und bleibt das Geheimnis der Passion. Mit ergebenem Gruß. Dokument 1.35. Hertha Nathoff, Ärztin und Psychotherapeutin, notiert am 16. April 1933 ihre Eindrücke von einer Versammlung des Bundes Deutscher Ärztinnen in Berlin. Tagebucheintrag. Versammlung des Bundes Deutscher Ärztinnen. Wie regelmäßig ging ich auch heute hin, trafen sich doch hier stets die angesehensten und bekanntesten Kolleginnen Berlins. Komische Stimmung heute, dachte ich, und so viele fremde Gesichter. Eine mir unbekannte Kollegin sagte zu mir, Sie gehören doch wohl auch zu uns, und zeigt mir ihr Hakenkreuz an ihrem Mantelkragen. Ehe ich antworten kann, steht sie auf und holt einen Herrn in unsere Versammlung, der sagt, er habe die Gleichschaltung des Bundes namens der Regierung zu verlangen. Die Gleichschaltung. Eine andere Kollegin, ich kenne sie, sie war meine Vorgängerin im Roten Kreuz und damals ziemlich links stehend, wegen Untüchtigkeit und anderer nicht sehr feiner menschlicher Qualitäten, war sie seinerzeit entlassen worden, sie steht auf und sagt, Nun bitte ich also die deutschen Kolleginnen zu einer Besprechung ins Nebenzimmer. Kollegin S., eine gute Katholikin, steht auf und fragt, was heißt das, die deutschen Kolleginnen? Natürlich alle, die nicht Jüdinnen sind, lautet die Antwort. So war es gesagt. Schweigend stehen wir jüdischen und halbjüdischen Ärztinnen auf und mit uns einige deutsche Ärztinnen. Schweigend verlassen wir den Raum, blass bis ins Innerste empört. Wir gingen dann zu Kollegin Erna B. zu besprechen, was wir tun sollen. Geschlossen unseren Austritt aus dem Bund erklären, sagen einige. Ich bin dagegen. Die Ehre, uns herauszuwerfen, will ich Ihnen gerne gönnen, aber ich will wenigstens meinen Anspruch auf Mitgliedschaft nicht freiwillig preisgeben. Nun will ich sehen, was weiterkommt. Ich bin so erregt, so traurig und verzweifelt, und ich schäme mich für meine deutschen Kolleginnen. Dokument 1.38. Otto Marx berichtet über seine Festnahme in Weiden und seine Haft im ersten offiziellen Konzentrationslager in Deutschland, Dachau, im März und April 1933. Bericht für ein Preisausschreiben der Harvard University 1940. Am 23. März 1933 kam Polizei und SS in mein Geschäft, um Haussuchung zu halten. Sie durchsuchten das ganze Geschäftslokal, sämtliche Bücher und alles, was nicht nied- und nagelfest war. Als die Durchsuchung im Laden beendet war, forderten sie mich auf, mit ihnen in die im zweiten Stock des Hauses gelegene Wohnung zu kommen. Hier wiederholte sich dasselbe Schauspiel, sie durchstöberten die ganze Wohnung und stellten alles auf den Kopf. Das Einzige, was sie fanden, war eine Beitragskarte der Demokratischen Partei, welcher ich angehörte. Meine Frau hatte verschiedene Silbersachen und Bestecke mit in die Ehe gebracht. Diese Sachen packten sie in einen Koffer. Hierauf nahmen sie den Koffer und mich mit zur Polizeiwache und sagten meiner Frau, dass ich in einer halben Stunde wieder daheim sein werde. Der Koffer mit Inhalt wurde nach kurzer Zeit meiner Frau wieder zugestellt, ich jedoch wurde behalten. Ich möchte noch bemerken, dass der Inhalt des Koffers unangetastet war und dass ausnahmsweise nichts davon gestohlen war, wie es sonst im Dritten Reich üblich ist. Ich selbst wurde nun von der Polizei und SS in das Landgerichtsgefängnis Weiden eingeliefert. Ich kam in eine kleine Zelle, in welcher sich schon zwei meiner Leidensgefährten, auch Juden, befanden. Die Behandlung im Gefängnis war gut. Wir konnten uns Essen und Rauchmaterial von unseren Angehörigen bringen lassen und auch deren Besuch empfangen. In der Nacht von dem 11. auf den 12. April machte sich im Gefängnis eine große Geschäftigkeit bemerkbar. Früh um 3 Uhr öffnete sich die Türe meiner Zelle und man forderte mich auf, mich fertig zu machen. Als ich angekleidet auf dem Hofe erschien, stand bereits ein großes Transportauto bereit, um mich nebst 28 Gefangenen nach dem Konzentrationslager Dachau zu überführen. Wir wurden nun belehrt, wie wir uns während der Fahrt zu verhalten hätten, und es wurde uns gesagt, dass bei dem geringsten Fluchtversuch sofort scharf geschossen würde. Die Polizei und Nazis waren bis an die Zähne bewaffnet und hätten bei dem geringsten Vorkommnis von ihrer Waffe Gebrauch gemacht. In der Nähe der Stadt Ingolstadt wurde Halt gemacht und die Gefangenen durften auf freiem Felde ihre Notdurft verrichten. Ich hatte Gelegenheit, mich mit dem Führer des Transportes zu unterhalten und frug denselben, was denn gegen mich vorläge, dass ich auch mit nach Dachau käme, nachdem ich mich in meinem ganzen Leben niemals politisch betätigt habe. Dieser Führer war derselbe, der seinerzeit das Silber wieder zurückgesandt hat. Er sagte wortwörtlich zu mir, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss meinen erhaltenen Befehl ausführen. 3 Juden haben wir in Weiden verhaftet, einer davon ist schwer herzleidend, einer ist polnischer Staatsangehöriger und der dritte sind Sie. Ich habe den Befehl erhalten, mindestens einen Juden mitzubringen und das Los hat eben Sie getroffen. Aber es liegt ja nichts gegen Sie vor und in einigen Wochen sind Sie bestimmt wieder zu Hause. Nun ging die Fahrt weiter und mittags um 12 Uhr langten wir in Dachau an. Das Lager war eine frühere im Weltkrieg 1914 bis 18 in Betrieb gewesene Munitionsfabrik. Ich bekam an diesem ersten Tage bereits einen bitteren Vorgeschmack, denn es wurde nicht mit Ohrfeigen und Schlägen gespart, obwohl ich selbst an diesem Tage noch glimpflich davonkam. Am gleichen Tage meiner Ankunft, am 12. April 1933 abends 5 Uhr, kamen 4 SS-Leute ins Gefangenenlager und riefen 4 junge Juden im Alter von 19 bis 24 Jahren auf. Diese 4 Gefangenen wurden in den sich hinter dem Lager befindlichen Walde geführt. Der Führer der Truppe befahl nun Marsch, Marsch, das heißt springen, und die Leute wurden auf der sogenannten Flucht erschossen. Inzwischen war der 25. April 1933 herangekommen, der für mich ein denkwürdiger Tag werden sollte. An diesem Tage kamen sehr viele Transporte aus allen Gauen, es waren viele Juden dabei, es wurde furchtbar geschlagen und das Blut floss in Strömen. Die SS-Wachtruppe befand sich in einem Blutrausche. Ich hatte schon gehofft, mit heiler Haut davonzukommen, aber ich wurde an diesem Abend eines anderen belehrt. Gegen Abend 7 Uhr kamen 2 SS-Leute in meine Unterkunft und sagten zu mir, ich solle zum Lagerverwalter kommen. Ich meldete mich dort selbst und der Verwalter sagte zu mir, gehen Sie nur dort durch diese Türe. Ich befand mich in einer Arrestzelle. Um mich herum verteilten sich 4 SS-Leute, jeder in der Hand einen Ochsenziemer. Sie empfingen mich mit dem Ruf Saujude, Schweinehund und ähnlichen unflätigen Redensarten. In dem Raume befand sich ein Holzbock und dort befahlen mir meine Peiniger, mich darüber zu legen. Ich protestierte heftig gegen diese Behandlung, dass ich 4 Jahre im Weltkrieg mitgemacht habe und für Deutschland gekämpft habe. Als ich meine Arme zur Abwehr bewegte, zog der berüchtigte Massenmörder Hans Steinbrenner seine entsicherte Pistole und setzte mir solche an die Schläfe. Ich hatte nur noch Gedanken an Frau und Kind und so ergab ich mich in mein Schicksal. Sie schlugen nun auf mich ein und ergötzten sich noch daran. Dokument 139. Ein Bonner Bürger protestiert bei Göring am 3. Mai 1933 gegen die Verfolgung der deutschen Juden. Handschriftlicher Brief von A. Müller, Bonn, an Ministerpräsident Hermann Göring. Sehr verehrter Herr Ministerpräsident, der unvergleichlich schöne Verlauf der Maifeier in ganz Deutschland ist ein neues Ruhmesblatt in den wundervollen Erfolgen unseres altverehrten Herrn Reichskanzlers. Er hat durch die früher für unmöglich gehaltene Einigung des deutschen Volkes so viel Schönes und Gutes erreicht, dass man nicht daran denken mag, dass es einmal wieder anders sein könnte, aber gerade die Sorge, dass dies doch geschehen könnte, veranlasst mich zu nachstehenden Zeilen. Ich will mich ganz kurz fassen, es ist die Judenfrage. Ich bin waschechter Arier, habe auch nationalsozialistisch gewählt, aber mit der Lösung der Judenfrage kann ich mich in Übereinstimmung mit den meisten meiner Landsleute nicht einverstanden erklären. Das Volk kennt eigentlich keine Judenfrage, sondern nur die Behörden, die sie allerdings leider in das Volk tragen. Auch im Mittelalter gab es Judenverfolgungen, diese hatten aber immerhin einen idealen Zweck, nämlich die restlose Ausbreitung des Christentums. Wenn der Jude Christ geworden war, hörte seine Verfolgung auf. Heute wird aber nicht mehr die Religion, sondern die Rasse bekämpft. Die Katholiken lehnen dies als unchristlich ab. Wir sollen alle Menschen lieben, auch die anderen Rassen, Neger, Japaner, Chinesen und Juden. Da ist kein Unterschied zu machen. Bei der jüdischen Rasse kommt aber noch besonders in Betracht, dass das Christentum aus dem Judentum seinen Ursprung nimmt. Der Sohn Gottes ist nicht bei den alten Germanen Mensch geworden, sondern bei den Juden. Auch seine Mutter, sein Pflegevater und seine Verwandten gehörten der jüdischen Nation an. Wie ist es da möglich, dass ein Christ die jüdische Nation hasst? Die Messgebete der katholischen Kirche, die Gewänder ihrer Priester, die Gebote sind jüdischen Ursprungs. Also kurz, wir Katholiken lehnen diesen Hass ab. Nun noch die praktische Seite der Judenfrage. Die Juden dürfen nicht Beamte werden, sie dürfen nur in beschränktem Maße studieren und gelehrte Berufe ausüben. Kein Arier darf sie aber in Anspruch nehmen oder von ihnen etwas kaufen. Ja, wovon sollen die Leute denn leben? Auswandern dürfen sie auch nicht, wenigstens nicht ihr Vermögen mitnehmen. Außerdem würden die anderen Staaten sich wohl der Masseneinwanderung widersetzen. Was soll also mit ihnen geschehen? Sie bilden also schließlich einen Staat im Staate, wie es in den schlimmsten Zeiten des Mittelalters der Fall war, ein Zustand, der sich bestimmt nicht bewährt hat. Dieser Standpunkt ist des deutschen Volkes unwürdig und zieht ihm auch die Feindschaft des Auslandes zu. Wenn Juden gefehlt haben, sollen sie bestraft werden. Aber die meisten Juden in Deutschland sind doch kleine, durchaus harmlose Leute, die wir uns vielleicht nicht zu unseren Freunden und zum persönlichen Verkehr aussuchen, die aber weiter nichts verbrochen haben, als dass sie eben Juden sind. Das geht nicht, damit muss ein Ende gemacht werden. Ich bitte Sie, verehrter Herr Ministerpräsident, hierfür zu sorgen, mit vorzüglicher Hochachtung. Dokument 148. Nationalsozialistische Monatshefte, Artikel vom Mai 1933 über die Lösung der Judenfrage. Dr. Achim Gehrke, Sachverständiger für Rasseforschung im Reichsministerium des Innern. Die Lösung der Judenfrage. Durch den Sieg der nationalsozialistischen Revolution ist die Judenfrage als Problem auch für diejenigen, die sich um die Lösung der Judenfrage noch nicht bemüht haben, nie darum gekämpft haben, erkennbar geworden. Jeder hat eingesehen, der gegenwärtige Zustand ist unhaltbar, die freie Entfaltung und Gleichsetzung der Juden zu einem von den Juden unfair ausgenutzten Wettbewerb und zu einer Auslieferung wichtiger Stellungen des deutschen Volkstums an die Fremdrassigen. Die Folge ist, dass jeder mit dieser Frage fertig werden will, jeder nach einer Lösung sucht, jeder einen Vorschlag im Schreibtisch hat und einen mehr oder weniger guten Einfall am Stammtisch zur Erörterung stellt. Das war vorauszusehen. Die Lösung einer so wichtigen Frage ist aber nicht ganz so leicht, wie vielfach angenommen wird. Alle Vorschläge, die einen Dauerzustand, eine Dauerregelung für die Juden in Deutschland beabsichtigen, lösen die Judenfrage nicht, denn sie lösen die Juden nicht von Deutschland. Und darauf kommt es an. Die Juden, wenn sie auf ewig bei ihren Wirtsvölkern schmarotzen können, bleiben ein ständiger Brandherd, an dem das offene, zerstörende Feuer des Bolschewismus leicht immer wieder entzündet werden kann, abgesehen davon, dass die politische Unsicherheit, die Volkszerrissenheit und die Gefahr für den rassischen Bestand dauernd wachgehalten werden. Dokument 149. Ein Vertreter des American Joint Distribution Committee berichtet am 11. Juni 1933 über ein Gespräch mit dem Präsidenten der Reichsvertretung der deutschen Juden, Leo Beck, in Berlin zur Organisation der Auswanderung deutscher Juden. Vermerk vertraulich, ungezeichnet, Berlin, vom 11.06.1933, mit undatierter Anlage. Dr. Beck äußerte die Ansicht, die Immigration sei das vorrangige Ziel, auf das man konstruktiv hinarbeiten müsse. Er überreichte mir eine kurze Zusammenfassung seiner Ansichten, die diesem Bericht angefügt ist. Erstens. Unter den obwaltenden Verhältnissen und für den Fall, dass diese weiter andauern, ist für den größten Teil der Jugend des deutschen Judentums tatsächlich keine Aussicht und psychologisch keine Hoffnung, einen Platz der Existenz im Lande zu finden. Eine Zukunft kann diesen Menschen nur in anderen Ländern bereitet und aufgezeigt werden. Zweitens. An den Platz einer regellosen Flucht, welche für die letzten Monate kennzeichnend war, ist eine planmäßige, organisierte Auswanderung zu setzen, welche die geeigneten und für die einzelnen Gebiete brauchbaren an bestimmte Plätze führt. In Verbindung mit einer solchen Auswanderung kann und soll, soweit erforderlich, eine vorherige Berufsumschichtung stehen. Nur eine solche geregelte Auswanderung kann die Flucht mit ihren unerwünschten Folgeerscheinungen verhindern. Drittens. Die Zahl der zur Auswanderung zu Führenden ist für die gesamten Aufnahmegebiete jährlich auf etwa 8000 zu schätzen. Ein wesentlicher Teil hiervon wird in Palästina Aufnahme finden können, umso mehr, wenn es gelingt, Teile von Transjordanien zu erschließen. Viertens. Die Regelung der Auswanderung setzt voraus, dass die Fürsorge aus der philanthropischen und karitativen Sphäre in die der überstaatlichen völkerrechtlichen Aufgabe hinübergeführt wird. Diese Aufgabe kann entweder dem Völkerbunde, dessen Prestige und Autorität diese neue Aufgabe erhöhen würde, oder einer damit beauftragten Regierung überwiesen werden. Die karitativen Organisationen würden ihre besonderen Pflichten der Hilfe behalten. Fünftens. Die Erfüllung dieser Aufgabe verlangt, dass a. durch die beauftragte Stelle alljährlich in allen Ländern, die in Frage kommen können, festgestellt wird, in welchen Städten und Ortschaften deutsche Juden bestimmter Berufe einen Platz sich bereiten können. B. Durch die zentrale Organisation der deutschen Juden regelmäßig hierfür die moralisch, physisch und beruflich geeigneten Menschen festgestellt werden. Ein Vorbild bietet die Art, wie die Einwanderung nach Palästina seit längerem geregelt ist. Sechstens. Die Auswanderung zu eigenen Unternehmungen geeigneter und entschlossener kapitalkräftiger Persönlichkeiten ist der eigenen Initiative zu überlassen. Dokument 180. Der Vorsitzende der Deutschen Turnerschaft Edmund Neuendorf antwortet Rupert Naumann am 23. September 1933 auf dessen Bedenken, alle Juden aus der Berliner Turnerschaft auszuschließen. Betrifft Arierparagraph. Mein lieber Turnbruder Naumann, ich verstehe vollkommen deine Not. Ich bin immer völkisch gewesen, habe vor dem Krieg dem völkischen Bunde angehört. Und trotzdem bin ich Mensch. Darin geht es mir genauso wie dir und ich schäme mich gar nicht, die Liste der Männer, die du mir aufgezählt hast, mit schmerzlichem Bedauern durchzulesen. Hans Kantorowicz. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen, aber ich habe ihn früher als einen frischen, anständigen und feinen Kerl hochgeschätzt. Ich habe nie gehört, dass sein Großvater Jude gewesen ist. Alfred Flato, alter Weltturner. Ich kenne ihn seit Jahren und habe seine Lebensschicksale verfolgt. Ladewig, er hat ja sein Judentum eigentlich nie ganz verleugnet, aber er hat unzweifelhaft seine Verdienste um die deutsche Turnerschaft. Paul Strassmann, ich kenne ihn und kenne seine Liebe zur deutschen Turnerschaft. Kurt Liebenthal, Kurt Simon, Sally Ephraim kenne ich nicht, aber ich kann mir denken, dass nach dem, was du schreibst, es dir schwer genug sein mag, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass sie aus der deutschen Turnerschaft ausgeschlossen werden. Und doch muss es geschehen, es hilft alles nichts. Drei Dinge sind es, die mich dazu bestimmen, dir den dringenden Rat zu geben, hier ganz eisern und hart und folgerichtig zu handeln. Erstens kommt die Rücksicht auf die anderen Juden in Betracht, die ausgeschlossen werden mussten. Wir können schließlich nicht Juden erster, zweiter und dritter Klasse unterscheiden. Im Grunde kann das den Betroffenen selbst am allerwenigsten recht sein. Zweitens kommt aber, und das ist die Hauptsache, der deutsche Gedanke für uns in Frage. Es ist meine innerlichste Überzeugung, so unendlich schwer es einem im Einzelfall sein mag, weil ich durchaus dafür Verständnis habe, dass auch ein Jude ein feiner Mensch sein kann. Aus unserem nationalen öffentlichen Leben muss er aber verschwinden. Wir haben in den Verhandlungen mit dem Deutschen Turnerbund klar und unzweideutig zum Ausdruck gebracht, dass wir alle Juden aus der deutschen Turnerschaft entfernen wollen. Tun wir es in Berlin nicht, dann geht sofort das Geschrei wieder los und wir schaden dann um der paar Juden willen der gesamten deutschen Turnerschaft und ihrem völkischen Ansehen. Ich fasse zusammen, mein Rat geht dahin, so schmerzlich es dir sein mag, halte dich an die Bestimmungen und schließe auch die von dir genannten ehemaligen Mitglieder aus. Gut Heil und Heil Hitler. Ich heiße Ursula Bayroth. Ich habe die Zeit der Shoah in England überlebt, dadurch, dass meine Eltern mich im Jahre 1939, noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, nach England schickten und ich dort in einem jüdischen Heim leben konnte, bis nach Kriegsende. Dokument 1, 83. Die entlassene Beamtin Johanna Rosenthal bittet die Oberpostdirektion Berlin am 9. Oktober 1933 um ein Gnadenruhegehalt. Schreiben an die Oberpostdirektion Berlin. Entwurf. Am 22. September 1933 erhielt ich meine Versetzung in den dauernden Ruhestand mit dem Vermerk, dass mir ein Ruhegeld nicht zusteht. Das Verbot meiner Weiterbeschäftigung als Beamtin wegen meiner nicht-arischen Abstammung erschüttert mich schwer. Ich bin mir nicht bewusst, meine dienstlichen Pflichten in irgendeiner Weise verletzt zu haben. Mein Bestreben ging immer dahin, die mir aufgetragenen Dienste bestens zu erfüllen und mich für meinen Dienst voll leistungsfähig zu halten. Die geringe Zahl meiner Krankheitstage in 14 Jahren zeigt, wie wenig ich meinen Dienst versäumte. Von politischen Bestrebungen habe ich mich stets ferngehalten. Ich gehörte auch keiner politischen Partei an. Wie sehr die Mitglieder meiner Familie sich als Deutsche gefühlt haben, mögen folgende Angaben zeigen. Mein Vater diente von 1875 bis 1878 in Preußen. Zwei meiner Brüder waren 1914 zum Kriegsdienst eingezogen. Einer hat den Krieg an der Westfront mitgemacht und ist zweimal verwundet worden. Beide Brüder sind jetzt erwerbslos. So sehr mich das Verbot der Weiterbeschäftigung erschüttert hat, so stürzt mich jedoch die Tatsache des Ausschlusses von der Gewährung eines Ruhegehalts in tiefe Verzweiflung. Mein 81-jähriger Vater und ich stehen damit dem Nichts gegenüber. Der Oberpostdirektion erlaube ich mir deshalb, die Bitte zu unterbreiten, die Gewährung eines Gnadenruhegehalts genehmigen zu wollen. Dokument 1, 128. Margot Littauer beschreibt ihren Schulalltag in Breslau Mitte 1934. Bericht für ein Preisausschreiben der Harvard University 1940. In der Schule begannen sich jetzt doch einige Dinge zu wandeln. Zuerst merkte man es an der Wahl der deutschen Arbeitsthemen, zum Beispiel der 1. Mai, der Tag der nationalen Arbeit. Wir, die jüdischen Mädchen, müssen wohl ziemlich ratlos dagesessen haben. Plötzlich ertönte ein Zuruf eines Hitlermädchens. Sollen die Jüdischen das auch mitschreiben? Der Lehrer zuckte völlig verständnislos mit den Schultern und sagte, na selbstverständlich. Es blieb uns also nichts weiter übrig, wir mussten beginnen, über das Thema zu schreiben. Von welchem Standpunkt aus sollten wir denn bloß die Sache anfassen? Lobten wir den 1. Mai, so würden sie bestimmt sagen, jüdische Speichellecker. Schrieben wir gegenteilig, so waren die Folgen ja gar nicht abzusehen. Ich beschloss also, eine sachliche Darstellung vom 1. Mai des nationalsozialistischen Staates zu geben, so gut ich es konnte. Der Aufsatz machte natürlich einen sehr gekünstelten Eindruck. Ich hatte noch einige Zeitungsphrasen hineingebracht, denn es war ja für mich nicht möglich, die Arbeit unbefangen zu versuchen. Wir hockten ziemlich hilflos da, guckten einander an und zuckten die Achseln. Einmal sah der Lehrer dies Achselzucken, völlig verständnislos wieder. Schließlich gab ich das verhängnisvolle Heft ab. Auf dem Weg zum Katheder kam ich mir direkt lächerlich vor. Nach den Aufsatzstunden sagte niemand etwas, es schien, als wäre es unwichtig und schon vergessen. Ich wusste ganz genau, dass der Aufsatz nichts wert sein konnte, aber diesmal brauchte mir keiner Vorwürfe zu machen. Am nächsten Tage hatten wir wieder Deutsch. Zu Beginn der Stunde stellte sich der Deutschlehrer seiner Gewohnheit gemäß vor die vorderste Bankreihe, stützte die Hände auf die mittelste Bank, dass die Knöchel ganz weiß wurden und sagte, »Jemand hat gestern komischerweise gefragt, ob die jüdischen Mädchen den Aufsatz mitschreiben sollen. Ich habe mich eigentlich über die Frage gewundert, da ich sie nicht für so aktuell hielt. Aber da sie nun einmal erhoben wurde, wollen wir sie klarstellen und darüber hinaus unsere Stellung zur Judenfrage festlegen.« Es blieb völlig ruhig in der Klasse. Schließlich fragte der Lehrer das Mädchen, das am Tag vorher die Frage gestellt hatte und das er sehr gut leiden konnte, »Also, Eva Lotte, was haben Sie sich gedacht, als Sie die Frage stellten?« Eva Lotte war sehr für das Theater eingenommen. Sie stellte sich gern zur Schau und versuchte immer Mittelpunkt zu sein. So fühlte sie sich auch jetzt hier am rechten Platz. In ganz vernünftiger Art legte sie die Gründe dar, aus denen auch für uns deutlich hervorging, dass das Thema zur gleichzeitigen Bearbeitung für die ganze Klasse nicht geeignet war. Sie stellte fest, dass wir es weder positiv noch negativ hätten anfassen können. Als sie aber hinzusetzte, dass es eine Herabsetzung des Themas und des 1. Mai überhaupt bedeute, wenn diese Dinge von nicht-deutschen, nicht-arischen Menschen berührt würden, griff der Lehrer ein und meinte, dass er ja, wie wohl alle wüssten, an eine Misskreditierung des 1. Mai und damit einer nationalsozialistischen Einrichtung zu allerletzt gedacht hätte. Langsam begann die Diskussion ins Allgemeine überzugehen. Sie hielt sich in sehr vornehmen, eingezäunten Grenzen. Ich meldete mich hierbei nur einmal zu Wort, um einen sachlichen Vorwurf des Lehrers zu entkräften. Er hatte nämlich darauf hingewiesen, dass die Juden sich im Mittelalter zu sehr dem Handel hingegeben hätten. Wir jüdischen Mädchen waren ihm immerhin dankbar, dass er das übliche Schlagwort Wucherer vermieden hatte. Ich versuchte ihm also zu erklären, dass erstens die Juden im Mittelalter zu keinem anderen Beruf, sei es zu dem eines Handwerkers, sei es zu dem eines Bauern, zugelassen wurden. Dass die Zinsangelegenheit von den Nationalsozialisten als Wucherzins ausgeschlachtet worden war, lag in einem Bedeutungswandel des Wortes Wucher begründet, das im Mittelalter nur eine Bezeichnung für üblichen Zinssatz gewesen war und später erst zu einer Bezeichnung für einen zu hoch genommenen Zinssatz geworden war. Aber es war natürlich nicht möglich, den Lehrer, der, wie man andauernd merken konnte, in den Theorien von aussaugenden Juden zu sehr verwurzelt war, in 5 Sätzen zu belehren. Immerhin machten meine Ausführungen einen gewissen Eindruck auf ihn, da er Vernunftgründen noch zugänglich schien und wohl persönlich noch keine schlechten Erfahrungen mit Juden gemacht hatte. Aber die Anhänger des Lehrers waren stark in der Minderzahl und die Stunde näherte sich dem Ende. Nach der drastischen Äußerung eines Mädchens, dann bleibt also den Juden nichts weiter übrig, als den Gashahn aufzudrehen, schloss der Lehrer mit folgenden Bemerkungen ab. Ich bin also dafür, die Juden leidenschaftslos zu bekämpfen und sie von uns zu entfernen. Sie sind tatsächlich für uns fremd und sie behindern unser Volkstum. Und dazu hatten wir 2 Stunden diskutiert. Wir hatten ja die grundsätzlichen Dinge, die den Nationalsozialismus hätten treffen können, gar nicht anrühren dürfen. Und so hörten wir denn einmal aufrichtig und ungeschminkt die Meinung unseres Lehrers und Erziehers über uns. Wir sollten ihm wohl dankbar für sein Entgegenkommen sein, dass er uns zum Unterschied gegen viele andere nur leidenschaftslos bekämpfen wollte. Mein Name ist Max Mannheimer, wurde 1920 in Neudetschein geboren, eine Stadt, die nach dem 10. Oktober 1938 zum Sudetenland gehört hat. Nach einigen Wochen wurden wir ausgewiesen. Wir zogen in den Geburtsort meiner Mutter in Südmähren. Ende Januar 1943 wurden wir über Theresienstadt nach Auschwitz geschickt. An der Rampe sah ich meine Eltern, meine Schwester, meine Frau, die ich kurz zuvor geheiratet habe, weil es geheißen hat, das Ehepaar zusammenbleiben, zum letzten Mal gesehen. Nach 5 Wochen lebten von 8 Familienangehörigen nur 2, mein 6-jähriger Bruder und ich. Dokument 1, 129. Internationales ärztliches Bulletin. Artikel vom Juli, August 1934 über den Mord an Erich Mühsam im Konzentrationslager Oranienburg. Vom Deutschen Nachrichtenbüro wurde die Meldung in die Welt gesetzt, dass Erich Mühsam, der unerschrockene Kämpfer, Dichter und Sänger der Freiheit, seinem Leben durch Erhängen ein Ende gemacht habe. Alle, die diesen aufrechten Mann kannten, wussten, dass Erich Mühsam niemals seinen Kerkermeistern den Gefallen des freiwilligen Todes erweisen würde. Jetzt hat seine Witwe, Frau Zenzle Mühsam, die in diesen Tagen nach Prag gelangen konnte, in einer Pressekonferenz den ganzen Leidensweg durch die verschiedenen Konzentrationslager geschildert. Gleich nach dem Reichstagsbrand verhaftet, wurde in den berüchtigten Lagern von Sonnenburg, Oranienburg und Brandenburg in unvorstellbarer Weise in der sogenannten Judenkompanie in Viehsch misshandelt, zu Boden getreten, mit Gummiknüppeln und mit Fäusten geschlagen. Am 9. Juli 1934 sagte ihm der Sturmbannführer Erhard: Wie lange gedenken Sie eigentlich noch auf dieser Welt herumzugehen? Wenn Sie nicht innerhalb von 2 Tagen Selbstmord begehen, wird man nachhelfen. Erich Mühsam lehnte den freiwilligen Tod mit aller Entschiedenheit ab. Am Abend des gleichen Tages hat man nachgeholfen. Die Leiche zeigte Spuren am Hals, dass Mühsam offenbar an einem Strick geschleift wurde, und zwar so, dass der Kopf auf der Erde aufgestoßen ist, denn der Hinterkopf war zertrümmert. Auf dem Totenschein ist auch nicht Selbstmord als Todesursache angegeben worden, weil kein Arzt das unterschreiben wollte. Frau Mühsam, deren Mitteilung in der Pressekonferenz und in den Zeitungen aller Länder begreiflicherweise großes Aufsehen erregten, verlangte mit Recht die Obduktion der Leiche. Sache der Weltöffentlichkeit muss es sein, über die Berichterstattung hinaus ihre Pflicht zu erfüllen und die Befreiung der zahlreichen bedrohten Kämpfer zu erzwingen. Dokument 1, 146. Besprechung beim Stab des Stellvertreters des Führers in München am 20. Dezember 1934 über eine besondere Judengesetzgebung. Vermerk, ungezeichnet, Entwurf. Ergebnis der Besprechung über Rassenpolitik im Braunen Haus, München, am 20.12.1934. Die bisherige Handhabung der Ariergesetzgebung hat zu einer Reihe von schweren außen- und innenpolitischen Nachteilen geführt. Außenpolitisch dadurch, dass durch den Begriff Arier bzw. Nicht-Arier große andersrassige Völkergruppen von Deutschland dem Judentum scheinbar gleichgewertet und gleichgestellt worden sind. Innenpolitisch dadurch, dass einmal über die sehr unvollständige Ausschaltung der Juden aus einer Reihe von Berufen hinaus keine klaren Grundsätze für die weitere Ausschaltung des Judentums aus Deutschland an sich bestehen und zum anderen dadurch, dass die Behandlung der Judenmischlinge nicht nur von Seiten des Staates und der Partei nach verschiedenen Grundsätzen erfolgt, sondern auch innerhalb der Staats- und Parteidienststellen die Behandlung nicht einheitlich ist. Es erscheint daher notwendig, neben der allgemeinen Rassengesetzgebung eine besondere Judengesetzgebung zu schaffen, um das Judentum von anderen nicht-arischen Völkergruppen bewusst wertmäßig zu trennen und damit sowohl gesetzlich wie propagandistisch die Möglichkeit zum notwendigen scharfen Vorgehen gegen das Judentum wieder zu gewinnen, die bei der derzeitigen Behandlung durch gleichmäßige Wertung des Juden und Nicht-Ariers aus außen- und innenpolitischen Gründen weitgehend unterbunden ist. Eine endgültige Regelung der Judenfrage sieht Deutschland erst in dem Augenblick gegeben, wo die völlige räumliche Trennung zwischen dem jüdischen Volk und dem Deutschen erreicht ist. Deutschland unterstützt deshalb jedes Bestreben, das auf die Abwanderung der Juden aus Deutschland und auf eine Sesshaftmachung im eigenen Siedlungsraum hinzielt. Hier liest Rabbiner Henry Brandt, ein Münchner Kindl, geboren 1927, in Deutschland anwesend, zu der Zeit, da Rabbiner Joachim Prinz dieses Stück, das ich jetzt lesen werde, verfasst hat. Es war schon in der Hitlerzeit und es gelang mir mit meinen Eltern und Familie 1939 das Land zu verlassen. Dokument 1.161, Jüdische Rundschau. Rede von Rabbiner Joachim Prinz im April 1935 über die soziale und kulturelle Isolation der jüdischen Bevölkerung. Dass wir im Ghetto leben, das beginnt jetzt in unser Bewusstsein zu dringen. Dieses Ghetto freilich unterscheidet sich in vielem, im Begriff und in der Wirklichkeit, von dem, was wir bisher darunter verstanden. Das mittelalterliche Ghetto wurde abends geschlossen. Hart und grausam fiel das Tor zu. Sorgsam wurden die Riegel vorgeschoben. Man kam aus der Welt und ging in das Ghetto. Heute ist es umgekehrt. Wenn sich unsere Haustür hinter uns schließt, kommen wir aus dem Ghetto und gehen in unser Heim. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Das Ghetto ist kein geografisch umgrenzter Bezirk mehr. Wenigstens nicht in dem Sinne, wie es das Mittelalter kannte. Das Ghetto, das ist die Welt. Draußen ist das Ghetto für uns. Auf den Märkten, auf der Landstraße, in den Gasthäusern, überall ist das Ghetto. Es hat ein Zeichen. Das Zeichen heißt Nachbarlos. Des Juden los ist, nachbarlos zu sein. Wir würden das alles nicht so schmerzlich empfinden, hätten wir nicht das Gefühl, dass wir einmal Nachbarn besessen haben. Dokument 1, 169. Beschwerde einer Mutter über die Beteiligung ihres 15-jährigen Sohns an den nächtlichen HJ-Aktionen gegen Münchner Juden, circa 26. Mai 1935. Vermerk undatiert und ungezeichnet, eine Aufklärung zum Punkt Judenbekämpfung. Eine Mutter von einem Hitlerjungen, der in den Bann 37 Hörwartstraße eingereiht ist, meldet Folgendes. In der Nacht vom 11. auf 12. Mai musste ich wegen Unpässlichkeit aufstehen. Es war 23:30. Als ich in die Küche kam, war mein 15-jähriger Bub gerade daran, sich anzukleiden. Auf meine Frage, was er denn tue, sagte er mir, dass sie um 12 Uhr nachts Appell hätten. Die Mutter vermutete einen Traum und wollte ihn wieder ins Bett schicken. Doch er weigerte sich entschieden und pochte auf seine Pflicht. Kurz darauf verließ er die Wohnung und wurde auf der Treppe von einem anderen 14-jährigen Burschen erwartet. Ich hörte, wie mein Bub gefragt wurde, ob er denn eine ätzende Farbe bei sich habe. Als der Bub heimgekommen, 5 Uhr morgens, fragte ich ihn sofort, was er denn mit einer ätzenden Farbe zu tun hätte. Nach längerem Zögern gestand er mir, dass sie die Schaufenster der Juden bekleben und beschmieren mussten. Es wurden von jedem Trupp, der so ungefähr 500 Mitglieder zählt, die 40 Besten zu dieser Aktion herausgesucht. Um 3 Uhr früh wurden wieder Zettel am Königsplatz frisch gefasst, doch war man mit der Aktion schon so ziemlich fertig. Einige Burschen wurden von der Polizei verhaftet, mussten aber bald wieder freigelassen werden. Anscheinend wurde die Polizei von der Aktion nicht verständigt. Zu meiner ganz großen Überraschung sagte mir mein Bub, dass sie strengen Auftrag hatten, den Eltern vom Appell und der Aktion nichts zu sagen. Mein Junge in seinem kindlichen Unverstand sagte mir noch freudigen Herzens, dass dies sein schönster Appell gewesen sei. Die Mutter war ob dieser Vorkommnisse sehr empört, denn es wird doch dadurch die Autorität der Eltern vollständig untergraben. Die Kinder werden schon in frühester Jugend jeder Kontrolle der Eltern entzogen und zur Ungesetzlichkeit angeleitet. Dokument 1, 179. Das Ehepaar Fritz und Eddie Lau beschwert sich bei der Zeitung Das Schwarze Korps am 20. Juli 1935 über Juden in einer Berliner Kleingartenanlage. Unserer Wohnung gegenüber ist der Schießstand Hasenheide, Eingang Lilienthalstraße. In diesem wird Gartenland verpachtet. Die Aufsicht darüber führt Polizeiinspektor Krüger, Polizeibereitschaft Kolumbiastraße. Als wir Oktober 1932 nach hier zogen, musste ich die Feststellung machen, dass es sich die Gartenbesitzer dort sehr nett gemacht haben und sich äußerst wohl fühlen. Was uns aber empörte, war, dass sich darunter auch Juden befinden und auch noch heute darin sind und dass die Judenkinder mit den Beamtenkindern gute Freundschaft verbindet. Wir wurden kürzlich gefragt, warum dort drüben nicht ein Stückchen Garten zu erhalten wäre. Wir wollen für den Betreffenden nicht sorgen, doch empört es uns immer wieder, dass wir die Juden herauskommen sehen und arischen Bewerbern gesagt wird, die Vergebung fände nur an Beamte statt. Es wird Ihnen sicher leicht sein, eine Kontrolle über die Gartenbesitzer durchführen zu können und glauben wir, den Namen des einen Juden mit Buttermilch zu kennen. Aber auch eine andere Familie macht sich mit ihrem Hund Sonja sehr breit. Können diese Juden noch Beamte sein? Wir können daran nicht glauben, denn wir haben noch nie einen deutschen Gruß von diesen gesehen, sondern haben die Feststellung gemacht, dass man sich vor Fahnengrüßen herumdrückte. Seit 1. April 1935 wohnt ein SS-Mann im Schießstand und glaubten wir, dass diesem Übel abgeholfen werden würde, doch leider haben wir bislang davon nichts gehört. Wir bitten auch dieser Sache Beachtung zu schenken. Heil Hitler! Dokument 1, 183. Das Geheime Staatspolizeiamt berichtet SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich am 31. Juli 1935 über neue Pläne zur Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung in Berlin. Aus Anlass der judenfeindlichen Kundgebungen auf dem Kurfürstendamm und in anderen Stadtteilen Berlins fand am 30.07. bei dem Vizepräsidenten Steg im Berliner Rathaus eine Besprechung statt, an der außer dem Oberbürgermeister der Stadt Berlin Vertreter des Geheimen Staatspolizeiamtes, des Polizeipräsidiums, der Staatspolizeistelle Berlin, der Gauleitung sowie der SA-Truppe Berlin-Brandenburg teilgenommen haben. Zweck der Besprechung war, geeignete Mittel und Wege zu finden, um die Bekämpfung der Juden in Berlin ohne öffentliche Demonstrationen und Einzelaktionen wirksam durchzuführen. Im Gesamten hatte die Besprechung folgendes Ergebnis: Erstens, jüdische Geschäfte. Die Neugründung von jüdischen Geschäften soll in Zukunft dadurch verhindert werden, dass die Bedarfsfrage vom Stadtverwaltungsgericht einer strengen Prüfung unterzogen wird. Die Stadtverwaltung Berlin will hierzu noch Richtlinien herausgeben, nach denen die Erteilung der Konzession an Juden grundsätzlich zu verweigern ist. Bei bestehenden jüdischen Geschäften soll das Gesetz zum Schutz des Einzelhandels eng ausgelegt werden. Insbesondere soll hierdurch verhindert werden, dass Juden ihre Geschäftsräume vergrößern. Schwierigkeiten sollen dabei auch durch die Baupolizei in Form von entsprechenden Auflagen bereitet werden. Von außerordentlicher Wichtigkeit ist es, dass die bestehenden jüdischen Geschäfte von dem kaufenden Publikum in Zukunft als solche sofort erkannt werden. Im Übrigen wurde vereinbart, die geistige Schulung innerhalb und außerhalb der NS-Gliederungen in erhöhtem Maße fortzusetzen, um dadurch die Bevölkerung von dem Einkauf in jüdischen Geschäften abzuhalten. Als Maßnahme gegen jüdische Eisdielen, die besonders Gegenstand der judenfeindlichen Demonstrationen gewesen sind, ist bereits angeordnet, dass jede Eisdiele in Zukunft eine Toiletteneinrichtung haben muss. Durch entsprechende scharfe Anwendung dieser Verordnung auf jüdische Eisdielen hofft man, die Schließung derselben herbeizuführen, zumal auch in vielen Fällen aus räumlichen Gründen der Anordnung nicht entsprochen werden kann. Zweitens, jüdische Haus- und Grundstücksverwaltungen. Häuser und Grundstücke von Juden sollen in Zukunft einer genauen Prüfung unterzogen werden, um festzustellen, ob baupolizeiliche Auflagen, Reparaturen und dergleichen gemacht werden können. Auch soll durch den GAU Berlin durch entsprechende Überwachung dafür Sorge getragen werden, soweit im Verhältnis zwischen arischen und nicht-arischen Mietern von den arischen Mietern zu hohe Mieten verlangt werden, eine Regelung zugunsten der arischen Mieter herbeizuführen. Drittens, Baden von Juden in städtischen Strandbädern. Mit Rücksicht auf die Olympiade 1936 soll zurzeit noch davon abgesehen werden, in den städtischen Freibädern Schilder anzubringen, durch die Juden der Besuch der städtischen Freibäder verboten wird. Der Badebetrieb wird aber in Zukunft von Streifen überwacht, die mit besonderen Ausweisen versehen, berechtigt sind, bei ordnungswidrigem Verhalten Juden sofort aus dem Freibad hinauszuweisen. Bei städtischen Hallenbädern sollen dagegen Juden schon an der Kasse zurückgewiesen werden. Viertens, Verträge mit Juden. Es soll eingehend geprüft werden, ob und von welcher Stelle aus noch öffentliche Aufträge an jüdische Firmen vergeben worden sind. Fünftens, Eheschließung zwischen Ariern und Juden. Die Berliner Standesbeamten sind bereits angewiesen worden, eine derartige Eheschließung nicht mehr vorzunehmen. Dokument 1, 185. Das Schwarze Chor. Artikel vom 7. August 1935 mit der Aufforderung an die Bevölkerung, Juden festzunehmen. Dr. Wolfgang Zarnack, Reichsamtsleiter. Was jeder wissen muss, wann darf ich jemanden festnehmen? In weiten Kreisen des deutschen Volkes herrscht noch Unklarheit über die gesetzlichen Voraussetzungen für eine vorläufige Festnahme. Die letzten Ereignisse haben gezeigt, dass eine Aufklärung hierüber dringend am Platze ist. Paragraf 127 der Strafprozessordnung bestimmt, wird jemand auf frischer Tat angetroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine Persönlichkeit nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne richterlichen Haftbefehl vorläufig festzunehmen. Danach sind zwei Fälle zu unterscheiden. Erstens, Antreffen auf frischer Tat und Fluchtverdacht oder zweitens, Antreffen auf frischer Tat und Unvermögen, die Persönlichkeit des Betroffenen sofort festzustellen. Voraussetzung ist in jedem Falle das Vorliegen einer strafbaren Handlung. Ob diese Handlung ein Verbrechen oder ein Vergehen oder auch nur eine Übertretung darstellt, ist gleichgültig. Ein Jude, der sich unter Missbrauch seines Gastrechts mit einer deutschen Frau in der Öffentlichkeit sehen lässt, ein Jude, der in einem öffentlichen Tanzlokal anmaßend Gliederverrenkungen vornimmt, ein Jude, der sich in deutschen Bädern lärmend und auffällig benimmt, erregt öffentliches Ärgernis und gefährdet dadurch den äußeren Bestand der öffentlichen Ordnung. Seine Bestrafung erfolgt, falls nicht härtere Gesetze verletzt sind, nach § 360 Ziffer 11 des Strafgesetzbuches wegen groben Unfugs. Eine Erklärung, was unter grobem Unfug zu verstehen ist, gibt das Gesetz selbst nicht. Der Name tut auch nichts zur Sache. Nach der Rechtsprechung der deutschen Gerichte liegt ein Verstoß gegen § 360 Ziffer 11 des Strafgesetzbuches immer dann vor, wenn jemand vorsätzlich eine Handlung begeht, die in erheblicher Weise gegen die allgemeine Verkehrssitte verstößt und geeignet ist, die auf dieser Sitte beruhende Ordnung zu zerstören. Nach dem Wiedererwachen der deutschen Volksseele ist die Bestrafung auf solche Fälle auszudehnen, in denen die inneren Gefühle des deutschen Menschen gröblich verletzt werden und diese innere Beunruhigung die Gefährdung der öffentlichen Ordnung zur Folge hat. Ein vorsätzliches Handeln liegt nicht nur dann vor, wenn der Störer absichtlich die störende Wirkung hervorrufen will, sondern auch dann, wenn er zwar nicht weiß, aber bei gehöriger Überlegung erkennen muss, dass seine Handlungsweise die deutschen Volksgenossen ungebührlich belästigen wird. Jeder Volksgenosse, der einen Juden bei der Begehung einer nach § 360 Ziffer 11 des Strafgesetzbuches strafbaren Handlung auf frischer Tat ertappt oder ihn unmittelbar im Anschluss an die Tat verfolgt, ist berechtigt, ihn festzunehmen und, wenn er sich zur Wehr setzt, Gewalt anzuwenden, unter der Voraussetzung, dass er sich nicht genügend ausweisen kann, etwa durch Vorlage amtlicher Ausweise oder wenn trotz Legitimation Fluchtverdacht vorliegt. Fesseln oder Binden ist nur in äußersten Fällen zulässig. Nach der Rechtsprechung schließt ein Irrtum über die Befugnis zur Festnahme die Schuld des Festnehmenden aus. Dieser kann daher nicht wegen Freiheitsberaubung bestraft werden. Widersetzt sich der Betroffene der Festnahme, so handelt er rechtswidrig. Begeht er bei der Widerstandsleistung eine Körperverletzung, so macht er sich strafbar. Auf Notwehr kann sich der Festgenommene nicht berufen, da die vorläufige Festnahme unter den angeführten Voraussetzungen rechtmäßig ist, also kein rechtswidriger, die Notwehr begründender Angriff vorliegt. Es ist dringend notwendig, dass sich jeder deutsche Volksgenosse die Voraussetzungen für eine vorläufige Festnahme genau einprägt, damit er keine Gesetzesverletzung begeht, damit er aber auch mit ruhigem Gewissen rücksichtslos einschreiten kann, wenn er die Ehre des deutschen Volkes verletzt sieht. Dokument 1, 199. Das in Nürnberg verkündete Blutschutzgesetz vom 15. September 1935 verbietet Ehen und außereheliche sexuelle Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden. Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Durchdrungen von der Erkenntnis, dass die Reinheit des deutschen Blutes die Voraussetzung für den Fortbestand des deutschen Volkes ist, und beseelt von dem unbeugsamen Willen, die deutsche Nation für alle Zukunft zu sichern, hat der Reichstag einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. Paragraph 1. Absatz 1. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Trotzdem geschlossene Ehen sind nichtig, auch wenn sie zur Umgehung dieses Gesetzes im Ausland geschlossen sind. Absatz 2. Die Nichtigkeitsklage kann nur der Staatsanwalt erheben. Paragraph 2. Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes ist verboten. Paragraph 3. Juden dürfen weibliche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes unter 45 Jahren in ihrem Haushalt nicht beschäftigen. Paragraph 4. Absatz 1. Juden ist das Hissen der Reichs- und Nationalflagge und das Zeigen der Reichsfarben verboten. Absatz 2. Dagegen ist ihnen das Zeigen der jüdischen Farben gestattet. Die Ausübung dieser Befugnis steht unter staatlichem Schutz. Paragraph 5. Absatz 1. Wer dem Verbot des Paragraph 1 zuwiderhandelt, wird mit Zuchthaus bestraft. Absatz 2. Der Mann, der dem Verbot des Paragraph 2 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bestraft. Absatz 3. Wer den Bestimmungen der Paragraphen 3 oder 4 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft. Paragraph 6. Der Reichsminister des Innern erlässt im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers und dem Reichsminister der Justiz die zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Paragraph 7. Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung, Paragraph 3 jedoch erst am 1. Januar 1936 in Kraft. Nürnberg, den 15. September 1935, am Reichsparteitag der Freiheit. Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler, der Reichsminister des Innern Frick, der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner, der Stellvertreter des Führers R. Hess, Reichsminister ohne Geschäftsbereich. Dokument 1, 201. Jüdische Rundschau, Stellungnahme der Reichsvertretung der Juden in Deutschland vom 24. September 1935 zu den Nürnberger Gesetzen. Erklärung der Reichsvertretung. Die Reichsvertretung der Juden in Deutschland gibt Folgendes bekannt. Römisch 1. Die vom Reichstag in Nürnberg beschlossenen Gesetze haben die Juden in Deutschland aufs Schwerste betroffen. Sie sollen aber eine Ebene schaffen, auf der ein erträgliches Verhältnis zwischen dem deutschen und dem jüdischen Volke möglich ist. Die Reichsvertretung der Juden in Deutschland ist willens, hierzu mit ihrer ganzen Kraft beizutragen. Voraussetzung für ein erträgliches Verhältnis ist die Hoffnung, dass den Juden und jüdischen Gemeinden in Deutschland durch Beendigung ihrer Diffamierung und Boykottierung die moralische und wirtschaftliche Existenzmöglichkeit belassen wird. Die Ordnung des Lebens der Juden in Deutschland erfordert die staatliche Anerkennung einer autonomen jüdischen Führung. Die Reichsvertretung der Juden in Deutschland ist das hierzu berufene Organ. Hinter ihr steht bis auf geringe Ausnahmen die Gesamtheit der Juden und der jüdischen Gemeinden, insbesondere alle Landesverbände und alle Großgemeinden, sowie die freien jüdischen Organisationen, Zionistische Vereinigung für Deutschland, Zentralverein der Juden in Deutschland, Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, Vereinigung für das religiös-liberale Judentum, die organisierte Gemeinde Orthodoxie, Jüdischer Frauenbund, Reichsausschuss der jüdischen Jugendverbände. Die dringendsten Aufgaben der Reichsvertretung, denen sie in energischer Verfolgung des bisher von ihr eingeschlagenen Weges mit aller Hingabe nachgehen wird, sind: Erstens, das eigene jüdische Schulwerk muss der Erziehung der Jugend zu religiös gefestigten, aufrechten Juden dienen, die aus bewusster Verbundenheit mit der jüdischen Gemeinschaft, aus der Arbeit an jüdischer Gegenwart und dem Glauben an jüdische Zukunft die Kraft schöpft, den schweren Anforderungen zu entsprechen, die das Leben an sie stellen wird. Über die Wissensvermittlung hinaus muss die jüdische Schule der planvollen Vorbereitung für den künftigen Beruf dienen. Mit Rücksicht auf die Auswanderungsfähigkeit, insbesondere nach Palästina, werden dabei die Hinführung zu handarbeitenden Berufen und das Erlernen der hebräischen Sprache im Vordergrund stehen. Die Erziehung und berufliche Ausbildung der weiblichen Jugend muss darauf hinzielen, sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Erhalterin der Familie und als Mutter der künftigen Generation vorzubereiten. Ein eigenständiger Kulturaufbau muss den Kunst- und kulturschaffenden Juden Betätigungsmöglichkeiten geben und dem kulturellen Eigenleben der Juden in Deutschland dienen. Zweitens. Dem gesteigerten Auswanderungsbedürfnis ist mit einer großzügigen Planung zu entsprechen, die vor allem Palästina, aber auch alle anderen in Frage kommenden Länder einbezieht und besonders der Jugend gilt. Hierzu gehört die Sorge für die Vermehrung der Auswanderungsmöglichkeiten, Ausbildung in für die Auswanderung geeigneten Berufen, insbesondere Landwirtschaft und Handwerk, die Schaffung von Möglichkeiten zur Mobilisierung und Liquidierung des Vermögens wirtschaftlich Selbstständiger, die Erweiterung bestehender und die Schaffung neuer Transfermöglichkeiten. Drittens. Die Erhaltung und Betreuung der Hilfsbedürftigen, der Kranken und Alten muss in Ergänzung der staatlichen Fürsorge durch weiteren systematischen Ausbau der von den Gemeinden getragenen jüdischen Wohlfahrtspflege sichergestellt werden. Viertens. Diesen vielfältigen und schwierigen Aufgaben ist eine verarmte Gemeinschaft nicht gewachsen. Die Reichsvertretung wird mit allen Mitteln versuchen, die wirtschaftliche Kraft der Juden dadurch zu sichern, dass die vorhandenen Erwerbsmöglichkeiten erhalten bleiben. Die wirtschaftlich Schwachen sind durch weitere Ausgestaltung wirtschaftlicher Hilfsmaßnahmen wie Arbeitsnachweise, Wirtschaftsberatung sowie Personal- und Realkredithilfe zu stärken. Fünftens. Kraft in der Gegenwart und Hoffnung für die Zukunft gibt das lebensvolle Fortschreiten im Aufbau des jüdischen Palästinas. Um das Judentum in Deutschland noch mehr als bisher in diese Entwicklung hineinzustellen, tritt die Reichsvertretung als solche dem jüdischen Aufbauwerk e.V. Keren Hayesod bei und fordert die jüdischen Gemeinden und Verbände nachdrücklichst auf, ihrem Beispiel zu folgen. Die Reichsvertretung erklärt sich bereit, die organisatorische Verbindung der Körperschaften der Judenheit in Deutschland mit dem Aufbauwerk in Palästina herzustellen. Im vollen Bewusstsein der Größe der Verantwortung und der Schwere der Aufgabe ruft die Reichsvertretung alle jüdischen Männer und Frauen, die gesamte jüdische Jugend zur Einigkeit, zu jüdischer Haltung, strengster Selbstzucht und größter Opferbereitschaft auf. Dokument 1210. Die erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 definiert den Begriff Jude. Paragraph 1, Absatz 1. Bis zum Erlass weiterer Vorschriften über den Reichsbürgerbrief gelten vorläufig als Reichsbürger die Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes, die beim Inkrafttreten des Reichsbürgergesetzes das Reichstagswahlrecht besessen haben, oder denen der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers das vorläufige Reichsbürgerrecht verleiht. Absatz 2. Der Reichsminister des Innern kann im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers das vorläufige Reichsbürgerrecht entziehen. Paragraph 2. Absatz 1. Die Vorschriften des Paragraphen 1 gelten auch für die Staatsangehörigen jüdischen Mischlinge. Absatz 2. Jüdischer Mischling ist, wer von einem oder zwei der Rasse nach volljüdischen Großelternteilen abstammt, sofern er nicht nach § 5 Absatz 2 als Jude gilt. Als volljüdisch gilt ein Großelternteil ohne weiteres, wenn er der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat. § 3. Nur der Reichsbürger kann als Träger der vollen politischen Rechte das Stimmrecht in politischen Angelegenheiten ausüben und ein öffentliches Amt bekleiden. Der Reichsminister des Innern oder die von ihm ermächtigte Stelle kann für die Übergangszeit Ausnahmen für die Zulassung zu öffentlichen Ämtern gestatten. Die Angelegenheiten der Religionsgesellschaften werden nicht berührt. Paragraph 4 Absatz 1 Ein Jude kann nicht Reichsbürger sein. Ihm steht ein Stimmrecht in politischen Angelegenheiten nicht zu. Er kann ein öffentliches Amt nicht bekleiden. Absatz 2 Jüdische Beamte treten mit Ablauf des 31. Dezember 1935 in den Ruhestand. Wenn diese Beamten im Weltkrieg an der Front für das Deutsche Reich oder für seine Verbündeten gekämpft haben, erhalten sie bis zur Erreichung der Altersgrenze als Ruhegehalt die vollen zuletzt bezogenen ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge. Sie steigen jedoch nicht in Dienstalterstufen auf. Nach Erreichung der Altersgrenze wird ihr Ruhegehalt nach den letzten ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen neu berechnet. Absatz 3. Die Angelegenheiten der Religionsgesellschaften werden nicht berührt. Absatz 4. Das Dienstverhältnis der Lehrer an öffentlichen jüdischen Schulen bleibt bis zur Neuregelung des jüdischen Schulwesens unberührt. Paragraph 5. Absatz 1. Jude ist, wer von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großeltern abstammt. Paragraph 2 Absatz 2 Satz 2 findet Anwendung. Absatz 2 Als Jude gilt auch der von zwei volljüdischen Großeltern abstammende staatsangehörige Mischling A, der beim Erlass des Gesetzes der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat oder danach in sie aufgenommen wird, B, der beim Erlass des Gesetzes mit einem Juden verheiratet war oder sich danach mit einem solchen verheiratet, C, der aus einer Ehe mit einem Juden im Sinne des Absatzes 1 stammt, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935 geschlossen ist, D, der aus dem außerehelichen Verkehr mit einem Juden im Sinne des Absatzes 1 stammt und nach dem 31. Juli 1936 außerehelich geboren wird. Berlin, den 14. November 1935. Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler, der Reichsminister des Innern Frick, der Stellvertreter des Führers R. Hess, Reichsminister ohne Geschäftsbereich. Dokument 1219. Die neue Weltbühne. Heinrich Mann protestiert mit seinem Artikel »Die Deutschen und ihre Juden« im Dezember 1935 gegen die Judenverfolgung in Deutschland. Die deutschen Juden werden planmäßig vernichtet, daran ist nicht mehr zu zweifeln. Vorsichtige ältere Juden sagten vor 2 Jahren, wir leben doch in einem Rechtsstaat. Was sie für den unabänderlichen Schutz halten wollten gegen alle noch drohenden Ausschreitungen des Gefühls und der Propaganda. Damals waren die ersten Pogrome schon gewesen. Da dann Ruhe eintrat, konnte man sich einreden, das Gesetz wäre dennoch der stärkere Teil, nicht aber die Volksseele und ihre Lenker. Jetzt glaubt das niemand mehr. Es ist erwiesen, dass das nationalsozialistische Interesse über dem Gesetz steht und dass es Gesetze macht. Recht ist inzwischen geworden, was dem deutschen Volke nützt. Auch das Bösartigste, auch das Infamste. Dokument 1, 248. Staatssekretärsbesprechung im Reichsinnenministerium am 29. September 1936 über die weitere Gestaltung der antijüdischen Politik. Vermerk, geheim. Reichsministerium des Innern, gezeichnet Stuttgart, Abschrift. Vermerk über die Besprechung am 29. September 1936. Staatssekretär Dr. Stuckert legte einleitend dar, die Besprechung diene der Vorbereitung einer Chefbesprechung über die Judenpolitik. Zur Regelung der wirtschaftlichen Stellung der Juden sei es notwendig, die grundsätzliche Richtung der gesamten Judenpolitik und damit die Einheitlichkeit aller judenpolitischen Maßnahmen sicherzustellen. Die wirtschaftliche Stellung der Juden müsse jetzt geklärt werden, um der Gefahr vorzubeugen, dass die Juden in wirtschaftlicher Beziehung in Deutschland neue Positionen gewinnen. Ministerialdirektor Sommer führte aus: Vom Standpunkt der NSDAP aus könne entsprechend dem Parteiprogramm die Judenfrage erst dann als gelöst angesehen werden, wenn es in Deutschland keinen Juden mehr gibt. Dieses Endziel stehe fest. Die jetzige Lösung könne nur als eine Teillösung zu diesem Ziel angesehen werden. Es könne sich daher nur darum handeln, Maß und Tempo der einzelnen Maßnahmen zu bestimmen. Staatssekretär Dr. Posse erklärte, nach dem jetzigen Zustand würde praktisch verschiedenerlei Recht gelten. Der staatliche Grundsatz sei, den Juden freie wirtschaftliche Betätigung zu gewähren. Die Durchführung dieses Grundsatzes sei nicht einheitlich. Der Grundsatz wird besonders in den Verwaltungen nicht durchgeführt, die stärker an die Partei angelehnt seien, wie etwa im Geschäftsbereich des Propagandaministeriums oder des Ernährungsministeriums. Andererseits wurden die Juden dadurch, dass sie von vielen Berufen schlechthin ausgeschlossen sind, zwangsläufig in die wirtschaftliche Betätigung gedrängt. Dem Wirtschaftsministerium komme es darauf an, eine klare Rechtslage zu bekommen. Es müsse daher in erster Linie eine Angleichung der bestehenden verschiedenen Auffassungen erfolgen. Staatssekretär Dr. Stuckert wies darauf hin, dass über das endgültige Ziel der Judenpolitik keine Meinungsverschiedenheit bestehen könne. Es sei restlose Auswanderung, denn für den Staat sei ebenfalls das Parteiprogramm maßgebend. Richtlinie und Maßstab für das Tempo der Auswanderung müsse der jeweilig größtmögliche Nutzen für das deutsche Volk sein. Es sei notwendig, alle Maßnahmen auf dieses Ziel auszurichten. Wirtschaftliche Betätigung von Juden dürfe nur in dem Rahmen gestattet sein, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienten, ohne dass aber durch ihre wirtschaftliche und politische Lage ihr Auswanderungswille verschwände. Letzten Endes müsse in Betracht gezogen werden, die Auswanderung auch zwangsweise durchzuführen. Ministerialdirektor Sommer wies darauf hin, dass reiche Juden im Allgemeinen nicht gern auswandern werden. Man dürfe also den Juden nicht allzu große Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Betätigung offen lassen. Andererseits solle aber auch die Bildung eines jüdischen Proletariats verhindert werden. Reichsamtsleiter Dr. Blume vertrat die Auffassung, erster Grundsatz müsse sein, Auswanderung der Juden unter allen Umständen. Man solle keine nur auf Palästina eingestellte Auswanderungspolitik treiben. Staatssekretär Dr. Posse wies darauf hin, dass dann, wenn die Auswanderung der Juden mit Hilfe ausländischen Geldes ermöglicht werde, eine Einflussnahme auf die Wahl des Ziellandes nicht gegeben sein wird. Staatssekretär Dr. Stuckert erklärte abschließend, dass selbstverständlich die Auswanderung der Juden ohne Rücksicht auf das Zielland gefördert werden müsse, dass aber deutsche Mittel in erster Linie für Palästina angesetzt werden könnten. Dokument 1, 280. Frankfurter Zeitung, Artikel vom 16. Mai 1937 über die infolge der jüdischen Massenimmigration gestiegenen Einnahmen aus der Reichsfluchtsteuer. Der Ertrag der Reichsfluchtsteuer. Vom Abschreckungsmittel zur Einnahmequelle. Die Reichsfluchtsteuer war ursprünglich in der Notverordnung vom 8. Dezember 1931 als ein fiskalisches Abschreckungsmittel gegen Kapitalflucht geschaffen worden. Sie hat sich aber im Laufe der Jahre, obwohl dies von Haus aus gar nicht ihr Zweck war, für das Reich zu einer ziemlich ergiebigen Einnahmequelle entwickelt. Nach den Absichten, die bei ihrer Einführung maßgebend waren, sollte die Fluchtsteuer die legale Verbringung von Vermögen ins Ausland nicht verhindern, sie sollte sie aber in steuerlicher Beziehung unrentabel machen. Wer seinen Wohnsitz verlegen wollte, um etwa in einer ausländischen Steueroase dem Zugriff des deutschen Finanzamts zu entgehen, sollte der Hoffnung beraubt werden, damit wirklich ein Geschäft machen zu können. Die Verordnung verbot deshalb ursprünglich weder die Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland noch die Mitnahme des Vermögens. Sie bestimmte aber, dass jeder Reichsangehörige, der seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland aufgab, um ins Ausland überzusiedeln, ein Viertel seines Vermögens als Fluchtsteuer zu entrichten hatte, sofern er mehr als 200.000 Reichsmark Vermögen oder jährlich mehr als 20.000 Reichsmark Einkommen hatte. Die Steuerpflicht trat unabhängig davon ein, ob das Vermögen ins Ausland mitgenommen wurde oder nicht. Wenn man aus den verhältnismäßig geringen Erträgen, die die Fluchtsteuer in der ersten Zeit ihres Bestehens erbrachte, einen Schluss ziehen darf, dann scheint sie damals die beabsichtigte abschreckende Wirkung einigermaßen erzielt zu haben. Da sie auch die Personen erfasste, die schon vor dem Erlass der Verordnung seit dem 1. Januar 1931 ins Ausland gegangen waren, gab es zunächst einiges an Steuer nachzuholen, aber im Laufe des ganzen Jahres 1932 blieb der monatliche Steuerertrag im Durchschnitt unter 100.000 Reichsmark. Erst vom Jahre 1933 an begann sich die Ergiebigkeit der Steuer allmählich zu heben. Dafür dürften vor allem zwei Gründe maßgebend sein. Zunächst die strengere Kontrolle der Grenzen und die Überwachung des Geldverkehrs mit dem Ausland, die sich im Laufe der Zeit zur vollen Devisenbewirtschaftung ausbildete, verbunden mit einer schärferen Praxis der Finanzbehörden. Zum anderen die vom Jahre 1933 an in stärkerem Maße beginnende jüdische Auswanderung ins Ausland. Dokument 1312. Propagandaminister Goebbels propagiert am 26. November 1937 den Ausschluss der Juden aus dem deutschen Kulturleben. Ansprache von Josef Goebbels, Jahrestagung der Reichskulturkammer und der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude, Berlin. Nur so haben wir im Bereiche des deutschen Kulturlebens ohne nennenswerte Erschütterung eine Frage lösen können, die gerade auf diesem Gebiet in der vornationalsozialistischen Zeit für schlechterdings unlösbar galt. Wir haben die Juden beseitigt und Führung und Repräsentanz des deutschen Geisteslebens, der Nation und der Welt gegenüber wieder in deutsche Hände gelegt. Was das bedeutet, kann nur der ermessen, der eine Vorstellung davon besitzt, wie tief der jüdische Einfluss gerade in das deutsche Kulturleben eingedrungen war. Nirgendwo herrschte und dominierte der Jude so uneingeschränkt und ungestört wie gerade hier. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir, ganz abgesehen von den Juden, die schon bei Ausbruch der nationalsozialistischen Revolution rechtzeitig als Emigranten das Weite suchten, seit 1933 annähernd 3000 Juden aus dem deutschen Kulturleben entfernt, gleichzeitig aber auch die leer gewordenen Stellen mit Deutschen besetzt haben, ohne dass bei diesem riesigen Personenschub eine auch nur in Betracht kommende Stagnation im deutschen Kulturleben eintrat, wenn man weiterhin dabei bedenkt, dass es sich hier in der Hauptsache selbstverständlich um ausschlaggebende Stellen handelte, die übten ja im Allgemeinen führende Funktionen im öffentlichen Leben aus, So kann man sich ungefähr eine Vorstellung davon machen, wie viel Arbeit hier geleistet wurde und wie leicht der eine oder andere personelle Missgriff dem erreichten Ziel gegenüber wiegt. In keiner deutschen Zeitung schreibt heute mehr ein Jude und trotzdem erscheinen die Zeitungen zahlreicher und besser aufgemacht denn je. Auf keiner Bühne tritt heute mehr ein Jude auf und trotzdem spielen die Theater und sie sind überfüllt wie nie. In keinem Film wirkt heute noch ein Jude mit und trotzdem produzieren wir Filme zahl- und erfolgreicher denn je. Noch klingt uns in den Ohren das Geschrei unserer Gegner, es sei unmöglich, die Juden aus dem deutschen Kulturleben zu entfernen, da sie nicht ersetzt werden könnten. Wir haben es getan und es geht besser als zuvor. Auf diesem Gebiet ist die Forderung des Nationalsozialismus restlos durchgeführt worden und die Welt hat den Beweis vor Augen, dass das Kulturleben eines Volkes auch, und zwar sinn- und zweckgemäß, ausschließlich von seinen eigenen Söhnen verwaltet, geführt und repräsentiert werden kann. Wie tief der jüdische Ungeist in das deutsche Kulturleben eingedrungen war, das zeigte in erschreckenden und geradezu grauenerregenden Formen die in München als warnendes Beispiel durchgeführte Ausstellung der entarteten Kunst. Wir sind ihretwegen vielfach in der sogenannten Weltpresse angegriffen worden, aber es hat sich bis heute kein ausländischer Enthusiast gefunden, der zur Wiedergutmachung dieser Kulturbarbarei etwa bereit gewesen wäre, die in München ausgestellten Kunstschätze zu kaufen und sie damit für die Ewigkeit zu retten. Sie mögen sie nicht, aber sie verteidigen sie. Man meinte, man solle diese Entwicklung sich selbst auswirken lassen, sie werde sich so am ehesten totlaufen. Man hätte dasselbe in der Innenpolitik über den Marxismus oder über den Parlamentarismus, in der Wirtschaft über den Klassenkampf oder über den Standesdünkel, in der Außenpolitik über den Versailler Vertrag oder über den Raub der deutschen Souveränitätsrechte sagen können. So etwas läuft sich nicht selbst tot, das muss beseitigt werden. Je gründlicher, schneller und radikaler das geschieht, umso besser. Wie gesund eine solche Reinigungskur war, das zeigt die Reaktion beim Publikum und vor allem bei den Käuferschichten der großen deutschen Kunstausstellung im Haus der deutschen Kunst in München. Mein Name ist Ernst Grube. Ich bin 1932 in München als Kind einer jüdischen Mutter und eines nicht-jüdischen Vaters geboren. Ich habe die Kindheit erlebt hier in München als sogenannter Geltungsjude. Das heißt, Juden aus einer Mischehe, die aber jüdisch erzogen wurden. Wir haben in der Innenstadt in München gewohnt, neben der Synagoge, die 1938 abgerissen wurde. Die Eltern wussten nicht, wohin, da wir aus den Wohnungen ausgewiesen wurden. So kam ich mit meinen zwei Geschwistern in das jüdische Kinderheim in der Antonienstraße in Schwabing. Dort habe ich etwa 4 Jahre verbracht. Wir kamen dann in das Lager Milbertshofen. Von diesem Lager Milbertshofen, das dann 1942 aufgelöst wurde, kamen wir in das Lager Berg am Laim. Das wurde dann auch einige Monate später aufgelöst, nachdem man alle Juden aus München deportiert und umgebracht hat. Wir kamen dann noch 1945 in das Konzentrationslager Theresienstadt, wo wir dann am 8. Mai 1945 von der Roten Armee befreit wurden. Dokument 1.313. Die jüdische Gemeinde Merzig schreibt dem Reichskommissar für das Saarland am 29. November 1937 wegen der Reparatur der beschädigten Synagoge. Handschriftlicher Brief von Leo Weil, staatlicher Kommissar der Synagogengemeinde Merzig Saar. in unserer Filialgemeinde Prottdorf, Landbürgermeisterei Merzigland, wurden in der letzten Zeit in der Synagoge öfters Fensterscheiben eingeworfen. Am Abend des 12. November wurden wiederum ca. 20 Scheiben eingeworfen. Da nun in unserer Gemeinde nur mehr einige ganz arme Leute wohnen, so ist es diesen nicht mehr möglich, die Ausgaben zu tragen. Die Täter wurden in den Schulen festgestellt. Ich wandte mich an die zuständige Bürgermeisterei Merzigland mit der Bitte, die Gemeinde Prottdorf zu veranlassen, die Fenster wieder einsetzen zu lassen. Ich blieb bisher ohne Antwort. Es wurde immer Gottesdienst dort abgehalten, was dadurch bei dieser kalten Witterung unmöglich ist. Was soll ich weiter tun? Würden Sie die Gemeinde Prottdorf bitte veranlassen, den Schaden wieder gut zu machen? Ihrem gefälligen Bescheid entgegensehend, zeichnet hochachtungsvoll. Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945. Eine dokumentarische Höredition. Teil 1. Deutsches Reich 1933 bis 1937. Bearbeitet von Wolf Gruner. Manuskript Katharina Agathos, Michael Farin. Mit Bibiana Beglau, Matthias Brandt und den Zeitzeugen Ursula Bayroth, Henry Brandt, Ernst Grube, Anita Lasker-Wallfisch, Max Mannheimer. Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig, Peter Kainz. Assistenz Stefanie Ramp, Jasmin Scheffler. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Bayerischer Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte, Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945, 2013. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.